downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 22, dem Emergency Trade Deadline Podcast. Wie immer präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Mehr Infos findet ihr auf www.facebook.com/basketmagazin oder www.basket.de. Ja, ich trinke nie wieder Alkohol, habe ich mir fest vorgenommen. Mal schauen, wie lang's geht. Herzlich willkommen auch von mir. Steigen wir vielleicht direkt ein. Wir haben im Vorfeld jetzt wieder schon ein bisschen direkt gequatscht über die Trades. Ich denke, das ging euch auch so. Jetzt am Donnerstag, als dann Minutentakt eigentlich die Neuigkeiten rüberkamen über den Atlantik. Und man, glaube ich, zusammensaß oder irgendwie per Handy mit seinen Freunden gequatscht hat, was die Trades alles bewirken werden. Ja, ich habe tatsächlich nur für die Trade-Deadline uns für From Downtown einen Twitter-Account gemacht, um diese ganzen Journalisten halt im Minutentakt sehen zu können. Und gerade Yahoo, der Wojanowski heißt er, glaube ich, der selber immer so die größten und schnellsten Insider-Informationen hat irgendwann nur Good Lord getitelt, als in den letzten 20 Minuten sehen wir gleich so ungefähr jeder Point Guard der Liga das Team gewechselt hat. Ja, sehr spannend. Vor allem interessant, dass sich im Osten unter den Top-Teams echt kaum was getan hat und im Westen so fleißig nachgerüstet worden ist, wie sonst nur im Kalten Krieg zwischen Russland und Amerika. Da hat sich echt einiges getan und ich würde sagen, springen wir wahrscheinlich auch erstmal direkt rein. Genau. So mit die größte Ballerina-Story der Trade-Deadline war Goran Dragic, der getradet werden wollte, hat seinen Wunsch bekommen, ist dann auch schwer, das dann nicht zu machen, war dann wohl der richtige, wenn auch gezwungene Move vom Front Office und ist nach Miami getradet worden für zwei First-Rounder, die Überbleibsel basketballerischen von Danny Granger und Justin Hamilton, aber natürlich ist das eigentlich nur gemacht wegen den zwei First-Round-Picks in 2017 und 2021. Was hältst du von dem Trade? Wir werden das wahrscheinlich jetzt einfach weitermachen, dass wir irgendwie ein paar Schulnoten geben und sagen, gibt es einen klaren Gewinner, wer hat den Trade gewonnen, was bedeutet das für die beiden Teams? Ja, also Phoenix hatte ja nicht viel Auswahl tatsächlich, weil Dragic die Teams ja vorgegeben hatte, bei denen er resignen wird. Das waren New York, LA und Miami. New York und LA haben ziemlich schnell durchblicken lassen, dass ihre Pakete keinen First-Rounder beinhalten werden, weil sie darauf spekulieren, im Sommer jemanden zu signen. Und dann war Miami das beste Angebot mit zwei First-Round. Ich glaube 2017 und 2019 oder so. Und der letzte ist, glaube ich, noch nicht mal protected. 2021. Mhm. Das macht schon Sinn für Phoenix, dann so viel junges Potenzial in Anführungsstrichen wie möglich zurückzubekommen. Und für Miami hätte ich, also wenn ich eine Schulnote für Miami geben müsste, wäre es eine 1-, würde ich sagen. Du hast ziemlich viel Ballast weggekriegt mit Granger, wie du gerade angesprochen hast, den du eh nicht mehr benutzt hättest, sage ich mal. Pat Riley glaubt nicht so sehr an den Rebuild durch First-Rounder, beziehungsweise überhaupt durch Picks, sondern eher durch Free-Agents. Insofern, wenn jetzt nicht, und da in dem Atemzug muss man das vielleicht direkt erwähnen, die Verletzung oder der Ausfall von Chris Bosh dazugekommen wäre, dann wäre das mit Dragic mit Sicherheit auf einen Schlag eine der besseren Starting-Fives im Osten gewesen. Ja, also man hätte sogar fragen können, ob das Team eine Möglichkeit hat, weiß ich nicht, in die Eastern Conference Finals zu kommen. Ja, absolut. Wenn die Matchups passen, weil gerade jetzt mit Hassan Whiteside, der gezeigt hat durch sein recht starkes Spiel, dass er mehr ist als irgendwie nur ein 10-Spiele-Wunder oder Linsanity, dann hätte man da einiges oder wäre einiges möglich gewesen. Du hast es erwähnt, Chris Bosh wurde kurzfristig ins Krankenhaus eingeliefert und hat jetzt mitgeteilt bekommen, dass er, glaube ich, irgendwie Blutklumpen in der Lunge hat oder ein Blutgerinnsel in der Lunge. Beiden Lungenflügeln, ja. Und das ist, glaube ich, dasselbe, was Mesa Teletovic von Brooklyn hatte, nur dass das natürlich ein Spieler ist, der ein Franchise-Spieler ist und 120 Millionen Max-Vertrag unterschrieben hat im Sommer. Das ist natürlich eine absolute Hiobsbotschaft. vornehmlich ist es natürlich erstmal wichtig, dass Chris Bosh halt gesund wird, und das ist eine gefährliche Sache, deshalb wird er auch nicht spielen können. Und du hast es eben schon erwähnt, das ist eine Sache, die jetzt nicht nur Implikationen auf diese Saison hat oder ob Dragic resigned, sondern überhaupt, wann er wieder ins Training einsteigen kann. Ja, genau, also das, was man so liest, so ein Blutgerinnsel, je nachdem, wie es behandelt wird, das kann so 6 bis 9 Monate Sportverbot erstmal heißen im schlimmsten Fall und dann 6 Monate vielleicht nochmal Recovery, bis du wieder auf dem Platz stehst. Also damit wäre durchaus auch die nächste Saison nochmal angegriffen für Chris Bosh. Aber wie du schon sagst, erstmal gute Besserung. Ja, nochmal zu dem Trade zurück. Also Miami hätte eigentlich oder hat mit dem Move das ausgemerzt, was in den letzten Jahren immer gefehlt hat. Und das war die Point Guard Position, die ja mit Mario Chalmers, Norris Cole, je nachdem wer da gespielt hat, nicht so unbedingt gut besetzt war. Und das hätte Dragic auch dafür Wade zu entlasten im Spielaufbau, im Ballhandling und so, kann Dragic durchaus leisten, wenn er dann an die Leistung von letztem Jahr anknüpfen kann. Aber dass mit Bosh jetzt eigentlich die perfekte Pick-and-Roll-Situation, die man hätte schaffen können, fehlt, ist natürlich schade. Ja, ist vom Spielsystem ein sehr sinniger Move und was anderes hätte man wahrscheinlich von Pat Riley, dem GM, auch nicht erwarten dürfen oder müssen, weil er gezeigt hat über Jahrzehnte jetzt schon, dass er wirklich ein großartiger General Manager ist, der immer ein sehr gutes Gespür hat, was geht und wie man das Team voranbringen kann. Stichwort, dass er Shaq geholt hat, den Meistertitel gewonnen hat, danach sich für LeBron positioniert hat. All diese Dinge. Insofern kann ich schon gut vorstellen, dass das sehr gut klappen wird. Hängt natürlich, wie gesagt, einiges davon ab, ob Bosh dann für die kommende Saison wieder fit wird. Die Playoffs würden, denke ich, damit trotzdem gesichert werden im Osten. Ich denke, sie haben eine gute Chance, gerade wo Brooklyn nichts gemacht hat, da in den hinteren Plätzen sich zu qualifizieren. Und insofern denke ich, dass ich habe beiden Teams jetzt eine 2 gegeben dafür. Phoenix war ja ohnehin mit dem Rücken ein bisschen zur Wand. Insofern haben sie da 2 First-Runner rausgeholt, die wollten sie und das ist gut. Ja, ich denke. Wäre natürlich optimal gewesen, wenn du irgendwie noch ein Talent zurückbekommen hättest, zum Beispiel, und sei es irgendwie ein Shabazz Napier, aber durch den Brandon Knight Trade, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, haben sie da eigentlich nicht unbedingt Bedarf. Miami hat übrigens auch noch den Bruder gekriegt, das haben wir vergessen zu sagen. Soran. Ja, er hat direkt sich ein DNP abgeholt, ja. Hat direkt gar nicht gespielt. Ich glaube, das wird auch nicht der letzte sein. Der hat nicht so viel Bock auf Amerika, glaube ich. Nee, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, kommen wir direkt zum zweiten Trade. Und durchaus, wie du gerade es angesprochen hattest, im Westen ein Contender, der sich verstärkt hat und zwar was für die Bank getan hat. Portland hat sich Aaron Aflalo geangelt. Bisschen das, was wir schon als den Perfect Fit vorausgesagt haben. Und es war, ja, ist auch direkt so gekommen. Ich glaube, es war sogar der erste Trade an dem Tag, der so durchgesickert ist. Das war relativ schnell klar, dass Portland sich genau auf der Position verstärken möchte. Ja, ist eine runde Sache eigentlich. Wir hatten überlegt, ob Kevin Martin neben Aflalo vielleicht noch eine Option wäre oder auch Wilson Chandler. Um das vorwegzunehmen, ich habe jetzt Portland 1- bekommen, gegeben. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr guter Trade im Win-Now-Modus. Man guckt, was man an ihm hat, guckt, ob er resigned wird oder ob er vielleicht auch die Spieleroption ziehen wird nächstes Jahr. Aber im Vordergrund steht erstmal, das Team jetzt zu verbessern, ein bisschen Scoring, Punch und Variabilität von der Bank halt zu bringen. Und das ist genau das, was man für die Playoffs braucht. Das Team hat sich sehr gut positioniert, hat in Thomas Robinson einen Spieler abgegeben, den ich persönlich ganz gern mag, der aber jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe, bei seinem 4. Team schon sein wird. Ich glaube, es steht auch wieder ein Buyout an, so wie ich gehört habe. Und ich glaube, das wird dann fast leider das Ende der Basketball- oder NBA-Karriere des Thomas Robinson sein, der eigentlich ein sehr vielversprechender Verteidiger war, immer schon, aber es nicht geschafft hat, in der NBA eine Nische zu finden. Deshalb ist der Centerpiece, den Denver da auch zurückbekommt, der First Rounder 2016 von Portland. Ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Insofern durchaus verständlich. Ja, ich glaube auch. Und das ist auch ein Zeichen an zum Beispiel LaMarcus Aldridge für den Sommer, dass man bereit ist, das Team jetzt zu verstärken. Und auch Portland ist ja eins dieser Teams, wo die Starter überdurchschnittlich viele Minuten spielen, im Gegensatz zu anderen Teams, dass man auch bereit ist, da ein bisschen Entlastung zu schaffen. LaMarcus Aldridge hatte sich ja bereit erklärt, durch seine Verletzung jetzt durchzuspielen. Insofern, ähnlich wie in Memphis mit Jeff Green, gibt man den Starter nochmal so ein Zeichen, hey Leute, wir tun nochmal was dafür, um jetzt diesen Push zu machen, und dafür ist es genau richtig. Ich habe jetzt Denver eine 3+ gegeben, weil ich mir ganz gern gewünscht hätte, dass Denver ein Talent zurückbekommen hätte, und das einzige Talent, was sie zurück, also realistischerweise bekommen hätten können von Portland, wäre CJ McCollum gewesen, der junge Combo Guard. Ich glaube, das hätte man vielleicht auch machen können, dass man den aufgibt. Er kriegt nicht so viel Spielzeit, auch aufgrund von Verletzungen in Portland. Insofern wäre da noch ein bisschen Luft für mich nach oben gewesen, aber klar, der Fokus ist da natürlich auf Aflalo. Ja, Denver hat ja noch ein bisschen mehr gemacht. So eine Gesamtnote für Denver kommen wir vielleicht später nochmal. Ja, es ging munter weiter und das war so ganz kurz vor der Trade-Deadline, ich glaube hier Ortszeit kurz vor 9. Das war die Bombe. War da die Bombe, von der auch die Journalisten da gesprochen haben. Brandon Knight und Michael Carter-Williams sind getauscht worden, beziehungsweise Milwaukee bekommt Michael Carter-Williams, Miles Plumlee und Tyler Ennis in einem Three-Team-Trade. Die Suns bekommen Brandon Knight und Kendall Marshall und Philly bekommt einen First-Rounder, der von L.A. eigentlich nach Phoenix mal gegangen ist im Steve Nash-Trade und bis Platz 5 protected ist, richtig? Ja. Genau. Also es besteht die Chance, dass der dieses Jahr nicht an Philly geht, weil die Lakers wahrscheinlich schlecht genug sein werden, dass sie den Pick behalten. Ja, wer weiß. Aber ich finde, das war so ein typischer Trade. Da stelle ich mir vor, dass die GMs wie bei so einer Gameshow vor so einem roten Buzzer sitzen und es läuft halt eine Uhrzeit runter, so 3, 2, 1 und die überlegen, ob sie es machen sollen, dann haut einer auf den roten Knopf und dann passiert's. Weil das ist der Trade, der, ich meine, da sind wir nicht die Einzigen, aber mich persönlich am meisten fasziniert oder auch wundert, weil es ist jetzt nicht so, ach ja klar, das macht super Sinn, sondern hier ist echt am meisten Spekulation drin, hier kann man sich am meisten streiten, weil es nicht so ganz klar ist, weshalb das gemacht worden ist, ob die Teams besser oder schlechter werden, vor allem, weil es jetzt nicht so ist, du hast ein Team, was irgendwie einen Veteranen abgibt für ein Playoff-Team, kriegt Talent oder Picks zurück, sondern das sind beides junge Spieler, die im Zentrum dieses Teams stehen. Wir werden natürlich gleich ausführlich noch über Philly sprechen, was sie, die haben nur den Pick zurückbekommen für Michael Carter-Williams, was das für die Richtung bedeutet für das Team. Aber vielleicht mal der Reihe nach, meinst du, Milwaukee hat einfach Angst gehabt, Brandon Knight im Sommer nicht halten zu können? Oder meinst du, dass Jason Kidd sich in Michael Carter-Williams verliebt hat, weil er sich erinnert fühlt an sich selber von früher? Ja, ich glaube auch eher, dass das ein Move war, den Jason Kidd forciert hat, weil er ein Fan von Michael Carter-Williams ist, beziehungsweise von dem großen Point Guard, der rebounden kann. Spielt natürlich noch mit rein, dass Michael Carter-Williams in einem Rookie-Vertrag ist. Das heißt, du kannst ihn dir noch 2 Jahre angucken, bevor du ihn richtig bezahlen musst. Bei Brandon Knight wärst du jetzt im Sommer gezwungen gewesen, Geld rauszurücken im Falle, dass andere Teams das matchen wollen oder dem ein anderes Angebot geben. Aber das Problem, was Milwaukee jetzt hat, ist, dass mit 2 Franchise-Cornerstones wie jetzt Michael Carter-Williams und Giannis beide überhaupt nicht schießen können. Michael Carter-Williams schießt irgendwie 25 oder knapp 30% von 3 und auch nicht gut von der Freiwurflinie. Ja, das finde ich schon schwierig. Also das hat ja mit Brandon Knight diese Saison wunderbar geklappt, dass so ein Giannis zum Korb zieht, dass du, als Jabari noch gespielt hat, zum Beispiel in den ersten Spielen, dass Jabari durchaus auch jemand ist, der Mitteldistanz oder aufposten kann. Und dann steht eben Brandon Knight draußen, schießt 40% von der Dreierlinie, was ihm jetzt in Phoenix mit Sicherheit gut zu Gesicht stehen wird. Aber das hat Milwaukee stark gemacht. Deswegen habe ich jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit gesehen, da direkt was zu ändern. Vor allem diesen Move hätte man doch auch durchaus im Sommer noch machen können. Also es gab doch jetzt keinen Anlass, das unbedingt jetzt schon zu machen, wo Milwaukee und Phoenix da beide durchaus im Playoff-Rennen sind. Ja, ich glaube, bei Milwaukee ist das echt, das Pendel kann wirklich nach oben oder ganz nach unten ausschlagen, weil man einfach nicht genau jetzt sagen kann, was aus Michael Carter-Williams spielerisch wird. Er hat ein bisschen einen Schritt quasi schon noch zurückgemacht. Seine Statistiken sind dieses Jahr ein Tad schlechter als letztes Jahr, wo er dann auch Rookie des Jahres geworden ist. Leistet sich halt 4,2 Turnover und wirft halt unter 40% aus dem Feld. Besser gesagt 38%. Und du sagst es, 25% von der Dreierlinie bei 3 Versuchen. Also ist jetzt auch nicht so, dass das ein Dreier pro Spiel ist. Ist natürlich auch die Frage, was das ausrichten wird, dass er jetzt mit besseren Teamkollegen spielen wird. Ich glaube schon, dass er ein sehr talentierter Spieler ist, der die Möglichkeit hat, wirklich das komplette Paket zu haben. Ich glaube, dass er das Potenzial dazu hat, auf jeden Fall das auch zu werden. Aber andersherum gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass er sich nicht weiterentwickeln wird, nicht sich einen Schuss antrainieren wird und demnach ein sehr balllastiger Point Guard der vergangenen Generation wird dann damit, den du, man sieht es mit Rondo jetzt, nur schwierig auf dem Feld mit anderen Spielern harmonisieren kannst. Und jetzt werden wir sehen, worüber wir in den letzten Wochen gesprochen haben, ob er sich so viele schlechte Eigenschaften in Phoenix tatsächlich in Philadelphia angeeignet hat. Da haben wir immer ein bisschen drüber gesprochen, da fehlt so die Veteran Leadership, er konnte machen, was er wollte, hat keine so richtige Führung gehabt, jetzt kommt er nach Milwaukee in eigentlich ein eingespieltes System, was diese Saison gut funktioniert hat, mit Kidd, der einen relativ genauen Plan hat, von dem, wie er die Jungs einzusetzen hat. Da kann er jetzt nicht mehr so die extravagante, ich mache einfach mal so, was ich will, weil das hat ja eh keine Konsequenzen, Rolle spielen, sondern da geht es jetzt direkt um einen Playoff-Platz, beziehungsweise sogar um Seeding in den Playoffs. Ja, und ich gucke gerade, Milwaukee ist tatsächlich nur 2 Spiele hinter Cleveland. Insofern ist da sogar noch oder bestünde die Möglichkeit, jetzt noch hochzuklettern, aber du sagst, es ist auch immer eine Frage, was das mit der Teamchemie macht. Das Team wird sicherlich jetzt ein paar Spiele brauchen, um sich zu finden, um sich ein bisschen an die neuen Spieler zu gewöhnen. Sehr clever war, dass sie nochmal jetzt Plumlee in dem Deal mitbekommen haben, der jetzt direkt die Lücke füllt, die Larry Sanders hinterlassen hat, der aus seinem Vertrag ausverkauft wurde. Ich weiß nicht, ob wir das Mittwoch schon erwähnt hatten. Insofern, das fand ich sehr gut. Ich fand generell, dass das ein sehr attraktiver Spieler ist, der dir sehr solide Minuten gibt auf der Center-Position, so ein bisschen wie Robin Lopez auch bei Portland, sicherlich ein bisschen undervalued und underrated. Insofern war das sicherlich ein cleverer Move. Bei den Suns weiß ich ehrlich gesagt nicht so, was sie damit machen wollen. Sie haben jetzt 2 Point Guards abgegeben in Dragic und Isaiah Thomas. Und haben damit gesagt, okay, dieses 3-Point-Guard-System funktioniert nicht, ist ja zum Scheitern verurteilt gewesen. Und jetzt holen wir uns Brandon Knight und lassen den neben Bledsoe spielen. Und ich weiß jetzt nicht genau, was so Motto der Franchise ist, sehe ich so ein bisschen als den Verlierer des Trades. Ja, weil ich auch keine richtige Richtung sehe. Das stimmt. Also auch die Rolle, die Brandon Knight jetzt erfüllen soll, weil man hat letzte Saison gesehen, um nochmal auf Dragic zurückzukommen, dann, wenn Bledsoe verletzt war, war Dragic am besten. Also wenn, oder beide waren am besten, wenn der andere gefehlt hat, sagen wir mal so, wenn sie wirklich eine hohe Usage-Rate hatten und viel den Ball in der Hand hatten. Das ist ja bei Brandon Knight in dieser Saison in Milwaukee nicht anders gewesen. Er hat das Spiel kreiert, hat für andere Leute das Spiel aufgelegt und dann im Zweifel selber von draußen geschossen. Bin mal gespannt, ob jetzt dieses zweiköpfige Monster, was sie letztes Jahr mit Bledsoe und Dragic hatten, jetzt mit Brandon Knight und Bledsoe genauso gut funktioniert. Bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, ob da Phoenix wirklich als ein Gewinner aus dem Trade rausgeht. Vielleicht nochmal ganz kurz zu Milwaukee zurück. Bei den Playoff-Standings haben sie natürlich den Vorteil, dass sie von hinten jetzt nicht so viel befürchten müssen. Also wir haben es gerade angesprochen mit Miami ohne Chris Bosh und mit Brooklyn. Da kommt jetzt nicht mehr viel, dass die Chance bestünde, dass sie aus den Playoffs rausfliegen. Kommen wir zu Philly. Gerade als Überleitung, weil die Phoenix Suns den begehrten Pick von den Los Angeles Lakers abgegeben hat. Das war der Preis, den Philly bekommen hat. Und manche Kommentatoren sagen, ja, das war so ein bisschen der Gewinner des Deals. Ich möchte das ganz gerne so aus 2 Perspektiven betrachten. Ich glaube, aus einer reinen GM-Perspektive vom General Manager war es ein Deal, den man durchaus machen kann. Du flippst einen jungen Spieler mit Talent für einen möglicherweise du hast dann die Möglichkeit, einen hohen Pick zu bekommen und damit einen sehr talentierten Spieler zu draften. Ihr merkt Konjunktiv, weil ich möchte kurz anmerken, all die Picks dieser Welt bringen nichts oder garantieren dir nicht, dass du einen talentierten Spieler oder sogar einen Franchise-Spieler ziehst. Du musst sehr viel Glück haben, du musst einen sehr guten Draft erwischen und sehr, sehr selten, du hast es eben erwähnt, vielleicht alle 10 Jahre hast du mal einen Spieler, der direkt Franchise-Spieler wird, so wie bei Anthony Davis oder LeBron James. Sogar Dirk Nowitzki musste ein paar Jahre in diese Rolle finden und das ist nur sehr, sehr selten, dass du wirklich da genau auf den Spieler triffst, der sich dazu entwickeln kann, und ich bin ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Ja, total. Also anstelle der Fans, da haben wir gerade auch drüber gesprochen, aus Phoenix würde ich das auch nicht nachvollziehen können. Das ist mir zu viel hätte, wenn und aber. Nerlens Noel wurde gedraftet, hat das erste Jahr gar nicht gespielt. Jetzt spielt er ja so guten Durchschnitt, aber auch in einem Team, wo man jetzt nicht unbedingt sagen kann, was er für ein Spieler ist. Danach wurde Embiid gedraftet, beziehungsweise Michael Carter Williams. Der wird direkt wieder weiter verschifft und Embiid haben wir noch gar nicht gesehen. Und jetzt weißt du auch nicht, kriegt man den Pick von den Lakers, kriegt man den nicht. Man weiß auch nicht, in welchen Sphären man jetzt landen wird in diesem Draft oder wen man dann bekommt, ob das wirklich einer ist, Okafor, Towns, wer da auch immer gehandelt wird. Das ist nichts, wo man jetzt irgendwie eine Richtung erkennen kann, wo ein ganz klarer Plan verfolgt wird, okay, wir bauen unser System um diese Spieler auf oder wir holen uns Spieler nach System oder wir bauen ein System um Spieler auf, die wir schon haben. Assets. Einfach nur Assets. Einfach, genau, das ist einfach nur das Sammeln von Assets und Picks und mal gucken, vielleicht mit ein bisschen Glück ist dahinter was dabei, was wir behalten wollen. Und das, finde ich, ist irgendwie einer Profimannschaft nicht so ganz, ja, wird nicht gerecht, aber kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht verstehen, dass da so gar kein Plan erkennbar ist. Also es ist in Ordnung, dass das, also der Plan, der ja natürlich generell ist, ist Rebuild einfach von ganz unten nach ganz oben im Optimalfall, dass du halt schlechte Jahre in Kauf nimmst, um hohe Draftpicks zu bekommen. Nur dieser Rebuild wird jetzt einfach in künstlich verlängert. Dadurch, dass du halt jetzt einen Spieler hast, den Michael Carter Williams, der schon 2 Jahre auf dem Buckel hat, der sich ein bisschen entwickelt hat, zum Guten oder zum Schlechten, und du bist nicht von heute auf morgen gut. Die Oklahoma City Thunder, das hatten wir vor ein paar Wochen schon mal erwähnt, haben den absoluten Jackpot gezogen, indem sie in 4 Drafts ja, Russell Westbrook, Kevin Durant, James Harden und Serge Ibaka gedraftet haben. Das kommt vielleicht alle 30 Jahre mal, dass wirklich ein Team so die Draftpicks trifft. Wenn wir uns unsere Teams angucken, mit New York und Dallas, hast du das genau andersherum, das sehr schlecht, zwar auch sehr spät häufig gedraftet worden ist, aber trotzdem. Was ich damit sagen möchte ist, du hast keine Garantie, dass es wirklich hinhaut und irgendwann musst du mal anfangen. Die ersten Jahre wirst du immer schlecht sein. OKC war 2 Jahre lang ein 20-Win-Team und anschließend wurde es gut. Und irgendwann musst du halt Spieler sich entwickeln lassen, die aufs Parkett stellen und versuchen, auch Spiele zu gewinnen. Und das wird einfach nur auf Jahre hinweg verlängert bei Philly. Ganz genau. Also wenn man wirklich sagt, man ist 1-2 Jahre schlecht, um daraus was zu machen, dann, das geht vielen Teams so, geht auch aktuell den Knicks so, dann kann ich das verstehen. Aber das ist jetzt das 3. Jahr in Folge. Und nach dem 3. Jahr sagt Philly, okay, jetzt den Reset-Button nochmal nach den 3 Jahren, wo wir euch alle richtig haben leiden lassen in der Fanbase und fangen nochmal ganz von vorne an. Das ist doch dann auch ein Armutszeugnis für das Management, dass die in den letzten 3 Jahren nichts auf die Reihe gekriegt haben, was irgendwie einen Plan verfolgt hätte. Also verstehe ich nicht so ganz. Also versteht uns nicht falsch. Ich glaube, wir sehen schon, dass Philly kann ja auch gut gehen, gut so werden ist nicht. Kann, ja. Aber halt frühestens in 4 Jahren oder sowas. Ja. Und das ist einfach eine so lange Zeit und ich finde es halt auch einfach, ich habe es eben erwähnt, ein bisschen fies gegenüber den Fans, muss man ganz ehrlich sagen. Haben jetzt neues Motto rausgelegt, haben Marketing groß aufgerollt, dass es jetzt nicht mehr der Slogan war, irgendwie ja, Together we build oder sowas, sondern Winning starts now oder irgendwie so. Und das ist ja eine reine Farce, das jetzt aufzuziehen, nachdem du, und das müssen wir jetzt auch direkt nochmal erwähnen, KJ Daniels, ja, McDaniels tradest, der so einer deiner zwar sehr, sehr rohen Spieler war, was das Talent betrifft, aber merklich talentiert. Den wirfst du nach Houston für einen Second Rounder, obwohl er nichts verdient, wahnsinniges Talent hat, du könntest den einfach jetzt 30 Minuten spielen lassen, gucken, was passiert, wenn er nicht sich entwickelt, dann kannst du ihn immer noch irgendwann traden oder waven oder sonst was. Aber du hast halt eine kleine Chance, dass das wirklich ein sehr, sehr guter Spieler wird und den wirfst du einfach weg. Ja, der Überstil für Houston, da hätte, du hast es gerade schon gesagt, da hätte kein General Manager an dem Trade-Deadline-Day mit gerechnet, wahrscheinlich, sonst wären alle da dran gegangen. 29 oder 28 GMs beißen sich absolut in den Hintern, total, dass sie nicht in der Lage waren, diesen Trade zu machen. Alle. Ja, und das ist genau wieder so ein Ding. Warum denn ein weiteres Asset, einen weiteren Jungspieler, der schon NBA-Erfahrung hat, jetzt für nichts abgeben, um den Reset-Button zu drücken? Denn, das hast du gerade schon mal angesprochen, die Jungs, die jetzt im Draft kommen, die sind alle 19. Wann bist du denn Franchise-Player mit 26, 27? Für einen fucking Second-Rounder. Das ist in 7, 8 Jahren. Was sollen bis dahin sein? Also... Ja, also Joel Embiid muss die Übergranate sein, damit sich das rechtfertigen lässt, glaube ich. Ja, ich fände es mal spannend, ob unter euch vielleicht Philly-Fans sind. Wusstest du eigentlich, dass der mit zweiten Namen Hans heißt? Nee. Joel Hans Embiid? Geil. Ja, habe ich in seinem Twitter-Account. Fast so gut wie Bismarck Biyombo, ja. Der gute Bismarck. Mega geil. Kommen wir zum Trade von OKC. Ich glaube, das ist ganz anders als der Trade der zwischen den 3 Teams, den wir eben besprochen haben, eine ganz runde Sache. Also vielleicht für euch zum Hintergrund, Reggie Jackson wollte starten, will Minuten bekommen, will Anerkennung, wollte getradet werden, musste auch getradet werden, weil es da richtig dicke Luft gab. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, aber einfach für euch mal zum Überblick. Reggie Jackson ist nach Detroit gekommen, wo er die Möglichkeit hat, sich zu entfalten, zu spielen, Geld zu bekommen. OKC hat sich unglaublich verbessert, was die Tiefe des Teams betrifft. Sie haben 4 Spieler dazu bekommen. Enes Kanter von Utah, sicherlich als so Kopf des Trades. Kyle Singler, DJ Augustin und Steve Novak, den du auch aus den Zeiten aus dem Garden kennst. Und Utah hat eben mit Enes Kanter einen Spieler abgegeben, der Geld wollte, der Anerkennung und Spielzeit wollte, das wohl mit Rudy Gobert, der jetzt sich zeigt, wohl nicht bekommen kann in Utah, und haben damit noch 1-2 Assets bekommen und einen Pick vor allem. Vielleicht gehen wir mal durch. Was meinst du, macht für alle Sinn, oder? Ja, also ich fange mal mit Reggie Jackson an. Das war ja auch ein Hin und Her an diesem Tag. Also eigentlich stand es ja, das hatte ich in unserem Facebook-Post auch schon mal erwähnt, es stand ja fast schon fest, dass er nach Brooklyn geht für Brook Lopez. Das, was die ganzen Wochen schon so, schon so gewabert hat. Da sollte wohl noch ein drittes Team gefunden werden. Das ist nicht passiert. Und schwupps, war auf einmal Detroit mit dem Spiel. Ja, also für Reggie Jackson macht das natürlich Sinn. Man hört so ein bisschen, dass Reggie Jackson das Qualifying Offer vielleicht annehmen wird im Sommer, um in dem Sommer 2016 dann, wenn es richtig Cash gibt durch den TV-Deal, dann einen großen Vertrag abschließen wird. Ist aber für Detroit total cool. Das heißt nämlich, dass er sich jetzt in den nächsten 12 Monaten richtig beweisen muss, um viel Geld verlangen zu können. Ich frage mich nur, was da passiert, wenn Brandon Jennings wiederkommt. Mit einer Doppelspitze kann ich mir das in Systemen von Stan Van Gundy eigentlich nicht vorstellen. Müsste vielleicht einer auf den Two-Guard gehen, aber wie auch immer, für Reggie Jackson, er kriegt die Spielzeit, die er wollte, er kriegt die Leadership-Role, die er wollte, ist das bestimmt gut. Und wie du schon sagst, OKC hat sich durch einen Trade, der sehr kurzfristig gemacht werden muss, denn wir erinnern uns, Reggie Jackson hat auch am Tag vorher erst gesagt, durch seinen Agenten, ich will jetzt unbedingt weg, haben sie ordentlich was zurückbekommen. Ist es auch absolut wieder ein Win-Now-Move. Du könntest natürlich erwähnen, dass anders als wenn jetzt Brook Lopez gekommen wäre, du noch die Möglichkeit hast, Enes Kanter nach der Saison, er wird auch Free Agent, Restricted Free Agent, halt dann unter Vertrag zu nehmen. Und angenommen, Worst-Case-Szenario passiert und Kevin Durant ist weg und oder Russell Westbrook auch, hättest du dann direkt schon einen jungen Spieler, der sich entwickeln kann, der sicherlich einiges an Talent mitbringt. Ja. Oder auch ein Kyle Singler. Aber Fokus ist natürlich, dass du das Team jetzt verstärkst und in der Tiefe und in der Breite halt dich besser aufstellst für mögliche Playoff-Gegner. Und ich glaube, da sind wir uns absolut einig, dass OKC jetzt ziemlich an Fahrt gewinnen wird und vielleicht sogar noch das ein oder andere Team doch noch überholen könnte. Was ich aber dich eben gefragt habe, ist, meinst du wirklich, dass Enes Kanter, wenn du jetzt in der kompletten Win-Now-Modus bist, besser ist als Brook Lopez für das Team dieses Jahr? Ja, da, also von der Offense haben wir eben schon drüber geredet, wahrscheinlich nicht, da hast du recht, aber ich glaube, im Gesamtpaket, die Flexibilität ist größer. Also das, ich glaube, DJ Augustin war vielleicht für OKC nicht so ganz unwichtig, weil sie ja noch einen Schützen mehr brauchten, der mit Dion Waiters zusammenspielen kann oder einen, der das Spiel aufbauen kann, wo Dion Waiters Catch and Shoot sich vielleicht selber nochmal einen Schuss nimmt. Das wäre mit Reggie Jackson nicht gegangen, weil Reggie Jackson A, selber scoren will und B, von außen kein guter Schütze ist. Das passt aber beides eher zu DJ Augustin. Ich glaube, so ein Steve Novak und Kai Singler, gut, die nimmt man dann mit, damit man noch vielleicht ein bisschen Shooting mehr dazu bekommt. Aber ich glaube, Brook Lopez alleine im One-on-One gegen Kanter wäre mit Sicherheit besser gewesen. Aber zusammen mit DJ Augustin passt es vielleicht für das besser, was OKC vorhat, um so in so einem zweiten Viertel 10, 15 Minuten in den Playoffs mal Westbrook und Co. sitzen lassen zu können. Ja, auch einen oder die beiden anderen Spieler, die mit zum Team gestoßen sind, sind Kyle Singler. Ich glaube, das ist ein sehr guter Move. Ich glaube, Kyle Singler ist ein Spieler, der sich in der NBA eine Nische als Dreier-Spezialist auf jeden Fall nehmen kann. Was er noch dazu eben hat, ist, dass er sehr, sehr groß ist, sehr lang ist, demnach eigentlich ganz ordentlich reboundet und jetzt auch nicht absolut unathletisch ist. Insofern ist das sehr gut, wenn Kevin Durant jetzt, er sieht ja nicht ganz fit aus. Fuß schon wieder. Genau, wenn er jetzt irgendwie doch noch ein paar Spiele verpassen sollte oder ein bisschen weniger spielt, damit er komplett fit für die Playoffs ist, kannst du jetzt auch gerne mal Kyle Singler 20, 25 Minuten spielen lassen. Ich glaube, Steve Novak wird sehr überbewertet. Ich glaube, dass der fast gar nicht spielen wird. Und er kann halt eine Sache sehr gut, aber alle anderen Sachen nicht. und damit, das meine ich nicht böse, er kann halt Dreier werfen, aber sonst kann er nichts. Deshalb wird er auch kaum spielen und ich glaube, das ist ein Toss-In. Hat nächstes Jahr noch Vertrag, das war für Utah wichtig, dass sie ihn loswerden und genau. Ja, aber wie du schon gesagt hast, dass man sich Kente holt, erlaubt dir natürlich Flexibilität für den Sommer. Also mit Brook Lopez hättest du die 16 Millionen, die ihm nächstes Jahr zustehen, eventuell, wenn er seine Player-Option zieht, dann auch noch auf dem Papier gehabt und in dem Sommer jetzt möchtest du ja dein Team so gut wie möglich aufstellen, um Durant zu sagen, hey, guck mal, was wir dir hier bereitgelegt haben, bitte bleib doch hier. Das wäre mit Brook Lopez dann vielleicht schwieriger gewesen, aber naja, wie du sagst, ich glaube, jetzt erstmal denke ich, dass OKC schon als Gewinner des Trades oder dass einer der Gewinner der Trade-Deadline ausgerufen werden kann, weil sie sich in der Breite verstärkt haben durch einen Move, den sie ohnehin machen mussten. Utah ist auch ein Team, was diesen Rebuild von Bottom-up sozusagen schon jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, vollzieht. Und ich finde, das Team hat einige sehr interessante Spieler. Du hast Derek Favors und Gordon Hayward, die jetzt nicht mehr in ihren Rookie-Verträgen sind. Die haben jetzt schon jeweils halt Vertragsverlängerungen unterschrieben. Aber saftige. Ja, aber ich meine, es sind auf jeden Fall sehr talentierte Spieler. Ja, ja, und es sind Spieler, die auf dem Weg sind, halt gestandene NBA-Profis zu sein. Du hast in Gordon Hayward jemand, der eine sehr gute Saison spielt, auch zeigt, dass er ein Leader des Teams sein kann. Insofern finde ich das sehr interessant. Du hast Rudy Gobert, der jetzt mehr Spielzeit bekommt und kriegst eben einen First-Rounder von OKC, der reingeworfen worden ist in den Deal. Interessant für uns deutsche Fans ist, dass die Rechte von Tibor Pleiss mitgewandert sind. Das stimmt. Die lagen bei OKC und ich habe immer so gedacht, gut, Tibor Pleiss jetzt bei Barcelona unter Vertrag, ist wirklich einer der besseren Prospects hier in Europa, hat durchaus die Chance rüber zu gehen. Dann haben sie Steven Adams gedraftet, haben jetzt Mitch McGarry gedraftet, die beide beim Team sind und auch Spielzeit bekommen. Insofern dachte ich, gut, wird das eher nichts mittelfristig. Bei Utah sieht das ein bisschen anders aus, ne? Vielleicht könnte er mal rüberkommen. Absolut. Ich glaube, Tibor Pleiss werden wir durchaus in der Summer League sehen im Sommer, wo er sich dann beweisen muss und hoffentlich wird und dann ins Team findet, weil du hast es gerade gesagt, hinter Rudy Gobert sind durchaus ein paar Minuten Spielzeit Platz und das wäre der optimale Start eigentlich für eine hoffentlich erfolgversprechende NBA-Karriere. Der Vollständigkeit halber noch, Kendrick Perkins ist von den Oklahoma City Thunder auch zu Utah rübergewechselt. Man hört aber schon, dass er einen Buyout vollziehen wird und wahrscheinlich zu Cleveland oder den Clippers geht. Ich glaube, die Cleveland Cavaliers sind da aber gerade Frontrunner, dass er sich LeBron und Co. anschließen wird. Aber halten wir nicht für den großen Impact, egal wo er hingeht. Ne? Also ich glaube, er könnte auch hier irgendwie in der Altstadt, in der Diskothek einfach nur Türsteher sein. Ich glaube, da wäre sein Impact auf das Weltgeschehen genauso groß, genauso groß, wie es jetzt sein wird. Du hattest halt sehr stark dieses Argument, ja, er ist ein Locker-Room-Guy, Veteran Leadership, miau, miau, miau. Das sind ja wirklich alle, ne? Das, ja, es mag auch so sein, aber wenn du dann halt getradet wirst, ich glaube, ist diese Value, die du hast, nicht mehr so groß, weil der wird jetzt nicht nach Cleveland kommen und groß den Locker-Room zusammenrufen oder Veteran Leadership geben. Da sind Leader vorhanden. Ja, ja. Da fügt er sich ein, spielt ein paar Minuten, dann ist gut, hat 5 harte Fouls, die er geben kann in den Playoffs und das ist dann auch gut. So, und in den Playoffs, jetzt wenn er zu, sagen wir mal, er geht zu Cleveland, hinter Tristan Thompson, Timothy Moskov und Kevin Love, wird er vielleicht 2 Minuten spielen, wenn überhaupt. Ich meine, die haben in Brandon Haywood schon Handtuchwedler dort, der 11 Millionen verdient, glaube ich, dieses Jahr, geamnestiert worden ist von Dallas. Also keep getting them checks. Ja. Ich habe kurz zum Abschluss dieses 3-Team-Trades, ich habe allen Teams die Bestnote gegeben, beziehungsweise Detroit bekommt von mir eine 1, Reggie Jackson macht durchaus sehr viel Sinn und die beiden anderen Teams kriegen eine 1-, wirklich eine runde Sache und gute Arbeit von den Front-Office-Leuten. Ja, würde ich so unterschreiben, bis auf, dass ich Detroit auch eine 1- oder 2 geben würde, weil ich nicht weiß, wie das mit Brandon Jennings wird und weil Reggie Jackson für mich noch nicht so viel verantwortungsvolle Minuten gespielt hat, bis auf eine ganz gute Playoff-Serie, dass ich sage, okay, jetzt ist er wirklich diese Kemba Walker-Money wert, die er haben will. Aber gucken wir mal, für jetzt ist es erstmal ein guter Move. Ja. Kommen wir zu unseren Quick-Hittern sozusagen. Es sind noch einige andere Trades passiert. Einige davon können wir sicher ein bisschen schneller abhandeln. Aber ein Trade, der doch interessant war, wir haben ihn eben schon erwähnt, ist, dass Isaiah Thomas auch getradet worden ist, und zwar nach Boston. Dafür haben die Suns einer der vielen First-Rounder, diesmal der 2016er von den Cleveland Cavaliers, bekommen als Kompensation. Marcus Thornton ist auch mit nach Phoenix verschifft worden. Meinst du, es macht Sinn, gerade im Hinblick auf Marcus Smart, jetzt Isaiah Thomas in Boston spielen zu lassen? Ja, Also Isaiah Thomas hat durchaus mehr Offensive Upside, als das Avery Bradley oder Marcus Smart haben. Insofern schon, aber wenn der Plan war, Rondo abzugeben, um Marcus Smart mehr Spielzeit zu ermöglichen oder die Zukunft drauf aufzubauen, dann finde ich es merkwürdig, jetzt 2 Monate später Isaiah Thomas hinterher zu schießen. Der Vertrag für das, was Isaiah Thomas bringt, vor allem in der Offense, ist mit Sicherheit nicht so schlecht. Aber jetzt hat man, ähnlich wie in Phoenix, da wo er herkommt, die Zukunft in den Verträgen erstmal auf 3 Guards gesetzt. Also Bradley gerade verlängert, Isaiah Thomas geht noch ein bisschen vom Vertrag her und Marcus Smart gerade gedraftet. Was man genau damit machen will, ist sich Danny Ainge vielleicht auch noch nicht so sicher, aber kann auch seinerseits erstmal für die ganzen Picks, die Boston hat, erstmal überhaupt ein bisschen Value genau. haben wollte. Ja. Einfach ein Asset. Hat jetzt noch, glaube ich, 3 Jahre Vertrag für 20 Millionen oder 21 Millionen. Ja, das ist okay. Das ist ein guter Vertrag. Bringt auf jeden Fall Punkte. Du musst irgendwie auf 95 Punkte kommen pro Spiel und Boston hat es ein bisschen schwierig, das zu tun, gerade weil wir gehört haben, dass Jared Sullinger für den oder den Rest der Saison ausfallen wird. Ja, ich glaube, es ist eher so, okay, wir haben hier die Möglichkeit, einen ganz talentierten Spieler zu holen. Gucken wir einfach, ob es klappt oder wie es klappt und dann schauen wir weiter. Ist ja nicht so, dass man ihn nicht mehr loswerden könnte. Insofern, ja, macht das Sinn, muss nicht unbedingt gemacht werden, aber wird sich zeigen, ob das gut ist für die. The Big Ticket ist nach Hause gegangen zu Minnesota. Kevin Garnett geht zurück nach Minnesota für Thaddeus Young, der dafür nach Brooklyn geht. Komisch, ne? Also vor allem von Minnesota-Sicht, ich meine, dass man Kevin Garnett als potenziellen Owner oder Flagship oder wie auch immer Sunny Boy des Teams da zurückholen will, alles cool, aber Kevin Garnett hat nur wirklich überhaupt gar kein Trade-Value mehr. Und Thaddeus Young hat durchaus Trade-Value, vor allem wenn wir dann sehen, was bei anderen Spielern, wir haben es schon mal angedeutet mit KJ McDaniels, was man für kleines Geld durchaus haben kann. Das macht nicht so richtig viel Sinn. Man hat sogar in den letzten 1-2 Wochen gehört, dass Brooklyn durchaus bereit gewesen wäre, Garnett einfach rauszukaufen aus seinem Vertrag. Dann hätte man ihn einfach so zurückholen können. Stattdessen gibt man einen promising Power Forward ab, der keinen Riesenvertrag hat. Der gerade erst unter Vertrag genommen genau. worden ist, für einen First-Rounder von Philly geholt, um irgendwie den Weggang von Kevin Love zu kompensieren. Man erinnert sich, Wiggins, Young und Bennett wurden da groß auf die Bühne gestellt, von wegen, ja hier, das sind unsere Jungs. Bennett ist jetzt immer noch in den Tiefen des Tweener-Daseins versunken. Thad Young ist nicht mehr beim Team und klar, Wiggins wird wahrscheinlich ein Star werden, aber auch erst in ein paar Jahren. Ich weiß nicht, wo das Team hingeht, weil ich glaube, das Front Office denkt nach wie vor, dass du nächstes Jahr einfach wieder angreifst, weil tendenziell hast du ja mit Pekovic, Martin, Rubio einen ganz guten Core. Und jetzt kommt noch ein Top-4-Pick, sehr wahrscheinlich. Ja, aber ich meine, entweder du gehst halt all in und sagst, okay, wir holen uns gute Spieler und wollen in die Playoffs, dann musst du Thad Young behalten, weil er ist einfach wesentlich besser basketballerisch als Kevin Garnett jetzt in seiner Karriere. Oder aber du sagst, nee, wir machen Rebuild und Kevin Garnett kommt hier so als lebendige Statue hin, als Gesicht der Franchise, aber dann musst du auch versuchen, bei der Deadline irgendwie Kevin Martin und Pekovic oder so loszuwerden. Ja, mein alter Handballtrainer hätte gesagt, bei Kevin Garnett kannst du keine Zeitung mehr drunter legen, wenn er springt. Nee, also verstehe ich auch nicht. Das hätte man, Kevin Garnett hätte vielleicht nach diesem Jahr, das ist auch wieder so ein Move wie der von Michael Carter Williams, das hätte man alles im Sommer auch machen können. Kevin Garnett, wenn er nicht den Buyout von Brooklyn gekriegt hätte, lass ihn die Saison da zu Ende spielen, dann holst du ihn dir im Sommer, wenn er dann irgendwie sagt, meine Karriere ist beendet, dann holst du ihn direkt ins Front Office. Was willst du denn noch mit ihm auf dem Platz jetzt? Also für die 10 Minuten, die er in Brooklyn gespielt hat? Nee. Ja, generell natürlich eine ganz nette Feel Good Story. Die Story, ne? Ist schön, dass, aber er wieder zurückkommt und so. Aber viel zu wenig für das Asset, was Young ist. Ramon Sessions ist von den Sacramento Kings nach Washington verschifft worden. Dafür kommt der alte Professor zu seinem alten Lehrmeister zurück. Sein Mentor, ja. Genau, Andre Miller, der gefühlt 327 Jahre alt ist und seit 327 Jahren auch schon in der NBA spielt, geht zu seinem alten Mentor, Coach Karl. Ich glaube, wir haben das sogar, glaube ich, auch schon gemunkelt, als wir am Mittwoch darüber gesprochen haben, ja, neue Trainer versuchen sich häufig entweder Wunschspieler zu holen, ne, ja, oder eben ihre Loyalität sich zu sichern, indem sie eben Leute holen, die sie schon kennen. Und ja, Andre Miller ist natürlich auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt die verlängerte Hand des Coaches auf dem Feld von der Second Unit und deshalb holt er ihn. Ramon Sessions, du hast gesagt, macht für dich nicht so viel Sinn. Ich glaube, dass die Bank von den Wizards einiges an Firepower oder auch an Kreativität gebraucht hat, nachdem Otto Porter jetzt wieder gesucht wird im Land, nicht gefunden ist. Und dann hast du halt irgendwie Leute wie Rasul Butler und Chris Humphreys. Das ist nicht genug, wenn du, einen bestimmten X-Faktor haben möchtest. Und ich glaube, dass Ramon Sessions in der Lage ist, ein bisschen Kreativität da reinzubringen. Das sehe ich ein bisschen anders, aber ich kann den Move nicht so richtig verstehen. Aus Sacramento-Sicht kann ich es verstehen. Ich glaube, Andrew Miller ist so ein bisschen das Kindermädchen für Boogie, dass er als erfahrener Spieler, der immer so ein Leadership ausstrahlt, wie du sagst, der verlängerte Arm von George Karl, vielleicht ein bisschen auf die Antics von Boogie aufpassen soll, aber das wird kein Move sein, der, es sei denn Raymond Sessions straft mich Lügen und legt eine Playoff-Serie hin, mit der keiner gerechnet hat, der irgendeinen großen Impact haben wird. Gehen wir zu dem Trade, den wir vorhin schon angesprochen haben, den wir beide, glaube ich, überhaupt nicht verstehen, und das ist KJ McDaniels, den die Philadelphia 76ers abgegeben haben nach Houston. Im Grunde für nichts, für Isaiah Cannon, okay, ein Rollenspieler und einen Second-Rounder in 2015, das ist viel zu wenig, oder? Ja, also nichts gegen Isaiah Cannon. Ich bin jetzt kein Rockets-Geek, insofern kann ich jetzt nicht wirklich sagen, was er kann, wo seine Ceiling ist. Ist ein junger Point Guard, insofern ja, wird er ein bisschen Spielzeit bekommen. Jetzt, wo Michael Carter-Williams weg ist, werden sie sich ihn angucken die Saison, schauen, was er kann. Aber ich glaube einfach, dass du junge Spieler, die in ihren Rookie-Verträgen sind, die auch nur einen Hauch einer Chance haben, sehr gut zu werden in dieser Liga, das machst du nicht. Nee, also ich verstehe es. Ich verstehe es auch. Ihr müsst nicht. Eben kurz. wir lassen so nebenher hier ein bisschen die sonntagabendliche Basketball laufen. Es spielen gerade die Cleveland Cavaliers im Garden in New York. Und Marius als treuer Fan seiner Knicks zeigt immer mit dem Mittelfinger hier und da auf den Bildschirm, wenn Andrea Bagnani zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob es euch nichts, wenn es auch so geht. Hattet ihr eigentlich dieses Jahr einen First Rounder? Nee, natürlich nicht wegen Andrea Bagnani, du Arsch, das weißt du ganz genau. Aber gut. Egal, zurück zu den wichtigen Dingen. Tayshaun Prince, reden wir über Homecoming. Ist auch. Eigentlich genau zurück so ein Ding. Detroit. Zurück nach Detroit. Für Jonas Luigi Repko D'Antoni, und Luigi dein D'Antoni. 2K-Spieler. Ich gebe jetzt einfach mal, ich drücke jetzt mal auf Enter. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Luigi D'Antoni sieht aus wie Jesus. Es ist einfach so, ich habe jetzt einfach mal bei Google Luigi D'Antoni Jesus eingegeben und du siehst hier diese Statue und da ist Luigi D'Antoni und er sieht einfach komplett aus wie Jesus. Und du bist der einzige Mensch auf der Welt, der ihn abfeiert, wenn wir NBA 2K gegeneinander spielen und du mit Luigi D'Antoni scorest. Ja. Ja, ich suche mir einfach immer einen Spieler aus und sage, okay, jetzt ist das random Luigi D'Antoni 40-Punkte-Spiel. Aber gut, ein, zwei Trade gibt's noch, über die wir sprechen. Da wäre Pablo Prigioni von deinen Knicks. Was sagst du dazu? Ich bin ja heilfroh, dass wir, als wir dann Dragic nicht gekriegt haben, nicht irgendwo noch einen First-Rounder reingeworfen haben. Und ich glaube, dass wir jetzt zwei Second-Rounder, Alexi Schwert würde ich jetzt mal ausklammern, zwei Second-Rounder für Prigioni gekriegt haben, ist ordentlich. Wir haben sowieso nicht viele Second-Rounder, auch wenn die noch ein bisschen in der Zukunft liegen. Prigioni war kein Teil des Rebuilds für die nächsten Jahre. Für Houston bin ich mir nicht sicher, ob er ihnen wirklich weiterhilft. Aber hinter Patrick Beverley vielleicht die eine oder andere Minute noch Defense spielen und mal einen offenen Dreier treffen. Warum nicht? An Houstons Stelle hätte ich dafür keine zwei Second-Rounder hergegeben. Ja, finde ich auch zu viel. Ich glaube, einer hätte gereicht. Aber vielleicht waren sie einfach froh, dass sie irgendwie KJ McDaniels gesneakt haben und dann dachten, na gut, wenn wir dabei sind, Second-Rounder zu verteilen, werfen wir einfach noch welche rein. Aber auch ein weiterer Punkt, dass sich eben fast alle Teams im Westen verstärkt haben. Jetzt entweder schon vor der Trade-Deadline natürlich ganz prominent mit Jeff Green und ob jetzt zum Guten oder zum Schlechten Dallas mit Rajon Rondo, dass wirklich Portland was getan hat, die wichtigste Notwendigkeit oder die größte Baustelle im Kader behoben hat, dass Houston jetzt wesentlich tiefer geworden ist. Ne? Also du hast Corey Brewer, du hast Josh Smith, du hast jetzt Prigioni, der ja wirklich nicht katastrophal spielt bislang, ne, muss man sagen. Und also das ist eine Sache, die wir gesagt haben, das Team ist nicht tief genug und jetzt ist es auf jeden Fall tief und kann auch mal kompensieren, dass eben jetzt Dwight Howard immer noch fehlt und das sieht gut aus. Memphis hat was mit Jeff Green getan, also im Grunde alle bis auf Die Golden State Warriors. Und die Clippers. Und die Clippers. Und die sind meiner Ansicht nach der große Verlierer dieses Abends. Sie wussten es wahrscheinlich vorher, weil sie einfach nichts mehr zum Traden hatten. Die hätten vielleicht noch irgendwie die Socken von Hedo Turkoglu traden können, aber das wäre auch alles weil gewesen. Sie ihren First-Rounder vorher leichtfertig abgegeben haben. Und jetzt wären halt Wilson Chandler drin gewesen, ja. Aflalo drin gewesen. Wie man sieht, KJ McDaniels für relativ wenig drin gewesen. Ja, die Clippers konnten wirklich gar nichts machen und das ist wirklich ein Team von den Contendern, die durchaus die ein oder andere Baustelle haben, gerade auf der 3, gerade auf der 4, wo jetzt Blake Griffin verletzt ist. Ja, und ich glaube, das wird ihnen die Möglichkeit nehmen, wirklich zu contenden. Ich will jetzt nicht hier rausgehen und sagen, ja, die werden auf jeden Fall verlieren, weil mit Chris Quincy, ey, sie wirft einen Dreier. Mit Chris Paul und Blake Griffin sowie DeAndre Jordan hast du immer eine Möglichkeit, eine Playoff-Serie zu gewinnen. Aber das Team ist einfach, wenn du dir die anderen Teams anguckst, neben den Mavericks gerade das Team, wo ich sage, ich weiß nicht, ob es reicht für einen Upset oder für einen First-Round-Sieg. Ja, ist ähnlich wie in Dallas. Alles muss passen und alle müssen gesund bleiben. Aber dann sehe ich doch Dallas immer noch mit der Nase vorn, die ja durchaus, wie du gerade schon gesagt hast, vor der Trade-Deadline eine Weakness ausmerzen konnten, so wie wir hoffen. Der letzte Trade, wir wollen natürlich alle Trades mit euch beleuchten, der Vollständigkeit halber, das laufende Shaking a Fool Mixtape, JaVale McGee und sein riesen Albatros-Vertrag dieses und nächstes Jahr sind zu den Philadelphia 76ers gestoßen, die, man wundert sich, einen First-Rounder zurückbekommen haben dafür. Ja, das 728. Asset, aber was sie jetzt auch noch mit JaVale McGee wollen... Sie haben halt tatsächlich, sie waren ja bei diesem Salary Floor tatsächlich. Das heißt, du hast nicht nur einen Salary Cap, sprich wie viel du maximal ausgeben darfst, sondern du hast auch einen Salary Floor, wie viel du mindestens ausgeben musst. Das ist ganz witzig. Die waren fast 14 Millionen unter dem Salary Floor. Und was dann passiert ist, das Team kriegt das Geld nicht, also darf das Geld nicht irgendwie behalten, dass sie weniger ausgeben, sondern bis zum Salary Floor müssen sie es unter den Spielern verteilen. Das heißt, hätten sie jetzt nicht diesen Trade gemacht, hätten, man kann ja rechnen, bei 15 Spielern fast jeder Spieler eine Million bekommen. Und das ist bei Spielern, die irgendwie nur 500.000 verdienen, halt das doppelte Gehalt, was sie sonst in der Saison machen. Jetzt haben sie halt einen Vertrag einfach absolviert von JaVale McGee. Das war einfach nur ein Move, um zu sagen, okay, hier, ihr wollt Cap-Flexibility haben, gibt uns den JaVale McGee und seinen Vertrag, aber kompensiert uns einfach mit dem Draft-Pick. Ja, findest du das aus Denvers Sicht sinnvoll, nee, dann erst einen First-Rounder mit reinzuwerfen? Du hast es genau gerade gesagt, die Clippers haben das genauso gemacht mit Jared Dudley und haben Jared Dudley das abgegeben, wollten ihn nicht mehr und haben First-Rounder abgegeben. Dafür sind First-Rounder einfach zu wertvoll und dann musst du halt, muss der Owner halt irgendwie in einen bitteren Apfel beißen? Sauren Apfel. Das war der Victor Olapido, Opla. Irgendwie sowas. Das war auf jeden Fall der verbale Airball der Woche von mir. Da musst du einfach die Pille schlucken und dann irgendwie ein Buyout machen, aber wirst halt nicht in First Rounder rein. Ne? Ja, das denke ich auch. Damit ist der ganze Wahnsinn durch, ne? Mein lieber Mann. 37 Spieler habe ich gelesen. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgezählt, sind über die Ladentheke gegangen. Gerade die letzte Stunde bei uns hier Ortszeit von 20 bis 21 Uhr hat es so in sich, wie glaube ich, also solange ich zurückdenken kann, noch keine Trading Deadline, dass so viele Namen wirklich die Teams gewechselt haben. Ja, war spannend. Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir so jetzt auch gucken können, was wir am Mittwoch verzapft haben und was wir so orakelt haben und was jetzt tatsächlich passiert ist. Und genau, sonst gibt es uns am Mittwoch. Ich muss mich da erstmal dran gewöhnen. Ich warte das Update von NBA 2K ab. Das hat auch einer von Jonah Bello, der Beatwriter von den Knicks, gesagt. Er kann sich die ganzen Namen und die neuen Teams jetzt nicht merken. Man wartet einfach, bis 2K alles geordnet hat und dann schaut man mal. Genau. Wir haben noch eine letzte Anmerkung für euch. Und zwar, wenn ihr auf unsere Seite geht, www.fromdowntown.de, dann werdet ihr... Oh Gott, ist das schlecht, ne? Mein Lieber. Quincy Acey hat einen Turnaround-Jumper genommen. Weltklasse. Guck mal jetzt, Bagnani gegen LeBron. Ich kriege die Tür nicht zu. Wenn ihr auf unsere Seite geht, www.fromdowntown.de, da werdet ihr jetzt zwei Banner finden. Einen von Planet Sports und einen von Amazon. Warum haben wir die da draufgepackt? Das sind sogenannte Affiliate-Banner. Das heißt, Wenn ihr da draufklickt und bei Planet Sports oder bei Amazon dann im Anschluss was kauft, dann kriegen wir einen kleinen Prozentsatz dessen zurück, weil ihr über unsere Seite gekommen seid und könnt vielleicht nochmal in neues Equipment oder Serverkosten und so weiter für unseren Podcast investieren. Für euch kostet das keinen Cent mehr. Wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr vielleicht bei eurem nächsten Amazon-Kauf oder Sneaker-Kauf bei Planet Sports an uns denken würdet und das über unsere Seite macht. Ja, ist euch natürlich freigestellt. Wir würden uns total freuen, wenn das der ein oder andere machen würde. Ja, ich meine, man denkt jetzt nicht immer dran, aber es wäre natürlich cool, wenn ihr ohnehin irgendwie die Stores mal auschecken wollt. Klickt gerne mal drauf und guckt einfach mal, was da so gibt. Ist jetzt auch nicht so, dass es da irgendwie nur Schund gibt, sondern es ist eigentlich ganz coole Streetwear, die angeboten wird. Und, ja. Ansonsten, am Mittwoch geht's dann mal regulär weiter. Nach der All-Star-Break-Pause und dem Emergency-Trading-Deadline-Podcast wird auch endlich mal wieder ein Team adoptiert. Das heißt, haut fleißig in die Tasten. Bei Instagram und Facebook werden wir euch nochmal drauf aufmerksam machen. Und dann hören wir uns am Mittwochabend wieder. From Downtown. Italian Jesus.